Auf bleicher Leinwand schwimmen Überreste, vom Wind verweht, was durch die Steppe zieht, semihumid mit Lös aus karger Quelle, der von der Tundra Kälte mit sich bringt. Die strömt hinunter in die Südgefilde und leckt mit ihrer scharfen Zunge Fleisch, das von den Rippen fällt. Die Nahrungsspitze wird umgekehrt und schreit die ganze Nacht. Verzweiflung drängt aus jeder Fieberpore und schwitzt sich aus, bis sie von innen friert. Nennt sich selbst Unmensch, dieses Innenleben, das nichts als Nehmen und Ermordung kennt, heißt schlechter in den Tiefen seiner Seele. Wir sehen uns in Wald und Höhle selbst.